I hope you enjoyed yesterday. Ich hoffe, dass du es gestern genossen hast. I did. Ich habe es. I could talk about this for such a long time. Ich könnte darüber so lange sprechen. Maybe because once you've been dead like me, you know, it's just the perspective changes. Vielleicht, wenn man einmal tot gewesen ist, wie ich es war, dann hat sich der Blickwinkel geändert. Anyhow, I don't know. Wie auch immer. Ich weiß es nicht. But you know, there's so many people who are afraid of so many illnesses. So viele Menschen haben Angst vor so vielen Krankheiten. Let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. This actually is so ridiculous. Das ist so lächerlich. Not from the biblical point of view, but from the scientific point of view. Nicht vom biblischen Standpunkt her, aber vom wissenschaftlichen Standpunkt her. You know why? Weißt du warum? Because fear immediately attacks your immune system. Weil Angst sofort dein Immunsystem angreift. If your immune system is attacked, your body will not be able to fight sicknesses. Wenn dein Immunsystem angegriffen ist, wird dein Körper die Krankheit nicht bekämpfen können. So think about this. Denk darüber nach. Oh, I'm afraid to get cancer. Oh, ich habe Angst, Krebs zu bekommen. My fear will make my immune system so weak that should cancer hit me, the body can't even fight it anymore. Meine Angst wird mein Immunsystem so schwächen, dass, wenn mich der Krebs treffen sollte, der Körper sich nicht einmal mehr dagegen wehren kann. I walked into so many meetings. Ich kam auf so viele Versammlungen. And I saw people that I hadn't seen in years that I love so much. Und ich sah Menschen, die ich sehr lange Zeit nicht gesehen hatte. Und die ich so sehr liebte. And you know, Debbie said to me, sweetheart, when you travel outside of Brazil, stop like acting like a Brazilian. Debbie sagte zu mir, Schatz, wenn du außerhalb von Brasilien bist, höre auf, dich wie ein Brasilianer zu benehmen. Remember, you're European. Denke daran, du bist Europäer. You know, I'm not sure anymore what I am. Weißt du, ich bin mir nicht mehr sicher, was ich bin. I know that I'm a citizen of heaven. Ich weiß, dass ich ein Himmelsbürger bin. But I've adapted to the Brazilian culture in many ways very wonderfully. Ich habe mich der brasilianischen Kultur in vielerlei Hinsicht sehr gut angepasst. One of the things that Brazilians always do, they always touch each other. Etwas, was die Brasilianer immer machen, ist, sie berühren sich. You know, they cannot talk to you without constantly touching you. Sie können nicht mit dir sprechen, ohne dich dauernd zu berühren. You know, I think in this aspect, Daniel is not Brazilian. Ich glaube, dass in dieser Hinsicht Daniel kein Brasilianer ist. He wants you to leave him a little bit alone and give him some break. Don't touch him all day long. Er will, dass du ihn ein bisschen alleine lässt, ihm Pausen gönnst, berühre ihn nicht den ganzen Tag. But you know, Brazilians, they touch, they hug, they kiss. It's so part of their culture. Brasilianer berühren und küssen sich. Es ist Teil ihrer Kultur. And many times I walked into a meeting, you know, where people I saw that I hadn't seen in a long time. Oft kam ich in Versammlungen und sah Menschen, die ich für lange Zeit nicht gesehen hatte. And I want to walk up to them and just give them a hug. Und ich wollte zu ihnen gehen und sie einfach umarmen. And they jump back and say, don't hug me, don't hug me, don't come near me. Und sie springen zurück und sagen, komm nicht in meine Nähe, umarme mich nicht. I said, what's the problem? Und ich sage, was ist das Problem? And then they say this. Und dann sagen sie dies. I have the flu. Ich habe die Grippe. Don't hug me. Umarme mich nicht. Do you know what I always do? Sempre, sempre, fast. I push my way to them, I grab them, I hug them, and I don't let them go for a while. Ich dränge mich zu ihnen, ich schnappe sie mir, ich umarme sie und ich lasse sie lange nicht los. And I tell them, you really think I'm scared of the little virus that's inside of your body? Und ich sage ihnen, denkst du wirklich, dass ich mich vor einem kleinen Virus fürchte, der in deinem Körper ist? Of course not. Natürlich nicht. Think about this. Überlege dir. You're afraid to get the flu. Du hast Angst, die Grippe zu bekommen. What does it mean? Was bedeutet das? It means your immune system now is already lower. Das bedeutet, dass dein Immunsystem bereits schwächer ist. So should that little virus enter your body, now it's hard for you to fight it. Sollte dieser kleine Virus in deinen Körper kommen, ist es nun schwer für dich, ihn zu bekämpfen. You know, fear of sickness makes no sense. Angst vor Krankheit macht keinen Sinn. I wish we would have a clear statistic. Ich wünschte mir, dass wir eine klare Statistik hätten. Of how many people who've died of COVID actually died of fear and not of COVID. Wie viele Menschen, die an COVID gestorben sind, tatsächlich an Angst gestorben sind und nicht an COVID. Many people that I've talked to that have relatives who died of COVID. Viele Menschen, mit denen ich sprach, haben Verwandte, die an COVID gestorben sind. sind. They had told me that they were so scared that they would get the COVID and die of it. Erzählten mir, dass sie so sehr Angst davor haben, COVID zu bekommen und daran zu sterben. Think about this. Denk darüber nach. Fear of any kind of sickness makes no sense, especially for a Christian. Angst vor irgendeiner Krankheit zu haben ergibt keinen Sinn, vor allem für einen Christen. Fear will so powerfully attack your heart. Angst wird dein Herz so kraftvoll angreifen. That if your heart really believes that the fear is the reality. Dass, wenn dein Herz wirklich glaubt, dass die Angst die Realität ist. The power of the belief of your heart is so strong that it can actually make it happen. Die Kraft des Glaubens deines Herzens so stark ist, dass sie tatsächlich bewirken kann, dass es geschieht. So don't be afraid of any sickness. Also habe vor keiner Krankheit Angst. Think Jesus is a model. He touched the people with leprosy. Denk daran, Jesus ist das Vorbild. Er berührte Menschen mit Lepra. No, Jesus didn't say, hey, stay away from me, stay away from me. Jesus sagte nicht, hey, bleib weg von mir. Of course not. He touched them. Natürlich nicht. Er berührte sie. He had no fear of being contaminated by that sickness. Er hatte keine Angst, von dieser Krankheit angesteckt zu werden. He knew that the power of the life of God in him is greater than the power of the sickness in the others. Er wusste, die Kraft des Lebens Gottes in ihm ist größer als die Kraft der Krankheit der anderen. You know, I recently heard Andrew Womack say something. Kürzlich hörte ich, wie Andrew Womack Folgendes sagte. Here is what he said. Er sagte, he said, listen, even if you don't get healed from a deadly sickness, what's the problem? You're going to Jesus. Sogar wenn du von einer tödlichen Krankheit nicht geheilt wirst, was ist das Problem? Du gehst zu Jesus. I never heard a faith preacher say that. Ich habe noch nie gehört, dass ein Prediger des Glaubens sowas gesagt hat. But I kind of thought, you know, it's so true. Es ist so wahr. Fear of sickness makes zero sense for a Christian. Und Angst vor Krankheit ergibt für einen Christen null Sinn. So don't open your heart to fear of any kind of sickness and disease. Öffne dein Herz für keine Angst vor Krankheiten und Zeug. Live a life of radical faith. Führe ein Leben in radikalem Glauben. You know, so many people I've met. So viele Menschen habe ich getroffen. But I prayed for who had cancer. Und ich habe für die gebetet, die Krebs hatten. And in the beginning, you know, I could not understand why we could not get a breakthrough. Am Anfang konnte ich nicht verstehen, warum wir keinen Durchbruch hatten. And you know, I prayed about it and then Debbie actually helped me to really come to an understanding. Ich habe darüber gebetet und Debbie half mir zu einem Verständnis zu kommen. And please don't generalize it. I'm not saying it's always the case. Und bitte verallgemeinere es nicht. Ich sage nicht, dass dies immer der Fall ist. But so many people who had cancer, the cancer is directly attached to a fear in their heart. Bei so vielen Menschen, die Krebs hatten, war der Krebs direkt verbunden mit einer Angst in ihrem Herzen. Oh, my dad had this kind of cancer. I hope I'm not gonna get it. Oh, mein Vater hatte diese Art Krebs. Ich habe Angst, ihn zu bekommen. My mom had breast cancer. I hope I'm not gonna get it. Meine Mutter hatte Brustkrebs. Ich hoffe, dass ich es nicht bekomme. So if you have any kind of fear of any kind of sickness, you have to close your heart and reject it. Wenn du irgendeine Angst vor irgendeiner Krankheit hast, musst du dein Herz verschließen und es zurückweisen. Tomorrow we'll talk. Morgen werden wir weitersprechen.